Nicht mehr saufen, brauch nicht mehr auf dem Turkey, täglich um den Block zu laufen. Ich guck dir beim Tanzen zu und meine Nerven enden sterben ab. Bist du in meiner Nähe, treff ich nicht den Takt. Heute seh ich rosa Herzen, nicht mehr rosa Elefanten. Außer Mutti und Selina sind sie alle Schlampen. Du bist schuld daran, dass sich die Welt um mich dreht. Schade, ich würde dich auch gern mal ohne Tunnelblick sehen. Bleib hier, sonst muss ich gegen meine Sucht kämpfen. Bist du nicht da, sieht man mich 10 Uhr morgens schon beim Parkbanking. Guckst du mir noch länger in die Augen, brauch ich eine Leberprothese. Und morgen hab ich sicher einen Schädel. Komm, lass uns gehen, es ist noch nicht vorbei, dieser Abend. Ich hab nichts getrunken, doch ich glaub, du solltest lieber fahren. Angekommen bei dir, jetzt ist ein Fick fällig. Wir sind gerade fertig und ich werd schon wieder rückfällig. Du brauchst kein Wechsel und kein Baby. Oh nein, nein. Du brauchst kein Gin, kein Hennessy. Ich mag Long Island Iced Tea. Freiwillig mit zu dir. Du fängst schon an zu lernen, aber zum Reden sind wir auch nicht nein, hier. Nein, nein. Du wirst nämlich nicht schöner trinken. Du passt perfekt zu mir. Du brauchst kein Gin, kein Hennessy, ich mein Long Island Iced Tea.